Als Unterüberschrift hatte ich mir jetzt nochmal gedacht, eigentlich geht es mir um zwei verschiedene Sachen. Einmal um das Verhältnis von Wissenschaft und Utopie, wie das in der Arbeiterbewegung diskutiert wurde. Ich kann das natürlich nicht in aller Ausführlichkeit hier darlegen, sondern nur ziemlich komprimiert. Und in einem zweiten Abschnitt über das Verhältnis von Geschichte und Freiheit. Gerade der ist für unbelegtere, ja, vielleicht nicht philosophisch vorgebildete Leute relativ schwierig, muss ich zugeben. Deswegen auch das Handout und Sachen zum Nachlesen. Da müssen wir mal gucken. Ich will jetzt nicht vorher schon sagen, dass es unverständlich ist. Das hoffe ich natürlich nicht. Aber da wollen wir mal gucken, dass wir da das auch produktiv hier dann nutzen können. Die Zeit, dass ich das probiere, so hier darzulegen, dass man es dann auch versteht. Aber wie gesagt, ihr könnt dann vielleicht auch ein bisschen die ein oder andere Sache nochmal nachlesen. Ich will mit einem Zitat anfangen von Oskar Negt. Kommt aus der Zeit etwa 1991, also gerade wo die Sowjetunion zusammengebrochen ist, was ein bisschen das darlegt, woran ich hier eigentlich arbeite oder was ich hier vortragen will, in welchem Kontext das steht. Oskar Negt hat da geschrieben: Auch der Sozialismus blickt, wie sich immer deutlicher abzeichnet, auf seine Trümmer, auf die Schädelstätte seines absoluten Geistes. Das Buch seiner wirklichen Tragödien in seinen deutlich voneinander unterschiedenen Kapiteln von Verabschiedungen, Erneuerungen und ungelösten Fragen ist noch nicht geschrieben. Das ist nicht in erster Linie eine Frage bloßer Erkenntnis und des Wissens, sondern zentral eine der politischen Moral. Grundvoraussetzung für die Wiederherstellung einer lebendigen Umgangsweise mit dem Marx'schen Denken ist, nachdem über die kollektive moralische Haftung kein Zweifel mehr besteht, die Anerkennung der historischen Schranke der Marx'schen Theorie selber. Und genau in die Richtung wird auch ein bisschen mein Vortrag gehen, dass nochmal die Tradition des Marxismus ein wenig aufgearbeitet wird, und zwar in kritischer Hinsicht. Ohne dass es jetzt hier um eine Marx-Verabschiedung geht, also dafür stehe ich, habe ich ihm viel zu verdanken, aber ich will ein paar Sachen durchaus hier auch bewusst ein bisschen provokativ vielleicht vortragen, die in dieser Theorietradition stehen. Ja, es war bekanntlich nicht Marx' Sache, Rezepte für die Garküche der Menschheit, der Zukunft für die Menschheit aufzutischen. Sein Hauptanliegen war bekanntlich die schonungslose Kritik der kapitalistischen Herrschaftsverhältnisse und ihrer ideologischen Apologie. Und ich glaube, es besteht halt kein Zweifel, dass diese Kritik gut begründet ist. Wäre ein Thema für sich, also dessen bin ich mir eigentlich sicher, und dass sie leider auch bitter notwendig ist. Darüber steht für mich zumindest kein Zweifel. Dennoch hat diese Kritik ihre eigene, durchaus traurige Geschichte. Sie ist entweder auf sich selbst zurückgeworfen geblieben, ohnmächtig gegenüber dem Abzuschaffenden, oder die Versuche ihrer praktischen Umsetzung, die Gründe mag ich da erstmal dahingestellt lassen, sind gescheitert. Anarchistische Revolten waren immer extrem kurzlebig, also sind mehr oder weniger im Nichts verlaufen, vielleicht erfolgreichst noch im spanischen Bürgerkrieg oder in der spanischen Revolution. Kann man jetzt auch fragen, inwiefern sie von außen sabotiert wurden oder ob es auch was mit dem anarchistischen Befreiungsmodell zu tun hat. Und der Staatssozialismus ist eben in eine neue Form von Herrschaft umgeschlagen. Die Frage, die sich radikale Kritik nach der Geschichte der Arbeiterbewegung stellen muss, ist daher nicht ihre offensichtliche Begründbarkeit hinsichtlich kapitalistischer Herrschaftsverhältnisse, also das setze ich voraus. Ich glaube, das kann ich hier vielleicht auch voraussetzen, dass wir sonst hier nicht sitzen würden, wenn wir nicht das Bedürfnis doch hätten, an dem Zustand, der herrscht, Kritik zu üben, sondern es ist durchaus die Frage dann nach der Möglichkeit vernünftiger Alternativen. Über diese Frage, die nach dem historischen Erfahrung nicht einfach als bürgerliche Ideologie abzutun ist, ist insbesondere die marxistische Arbeiterbewegung aller Richtungen siegesgewiss hinweggegangen. Der Grund hierfür liegt, das ist jetzt eine meiner zentralen Thesen, ich probiere dann zu erläutern, in einem spezifischen Modus der Verbindung von Kritik oder vermeintlich wissenschaftlicher Kritik am Bestehenden mit der geschichtsphilosophischen Begründung seiner Überwindung. Was erneut zur Diskussion stehen müsste, und ich hier mal heute mich wage, zur Diskussion zu stellen, ist folglich zum einen eben die Beziehung von Wissenschaft und Utopie, zum anderen das Verhältnis von Geschichte und Freiheit. Und wie gesagt, in diesem Zweischritt gehe ich auch vor. Also, um das vielleicht gleich vorweg klar zu machen, ich werde hier heute keine Vorschläge machen, wie eine befreite Gesellschaft aussieht oder wie man da auch nur hinkommt. Mir geht es eigentlich darum, nochmal zu darüber reflektieren, welche Theorie oder welche Elemente im Denken wichtig wären, zu aktivieren, um über diese Geschichte und über diese Notwendigkeit halt der Veränderung nochmal anders nachzudenken, als es halt in der Geschichte passiert ist. Und der Marxismus ist, glaube ich, auch jedenfalls in bestimmten Strömungen nicht ganz unbeteiligt, auch als Denksystem an dem Scheitern der bisherigen Befreiung ja involviert, ohne dass ich jetzt das Scheitern halt jetzt der Oktoberrevolution auf irgendein Denksystem runterbrechen will, das wäre absurd. Trotz alledem, bestimmte Probleme, die auch da aufgetaucht sind, haben, glaube ich, meines Erachtens auch was mit einer bestimmten Theorietradition zu tun. Gut. Wollen wir mal zur Wissenschaft und Utopie kommen. Die Absage an den Utopismus hat im Kern einen freiheitlichen und reflexiven Impetus. Alle Bilder der Zukunft sind von der Gegenwart und ihrer Geschichte affiziert, ihre Blickrichtungen und Farben von dem eingeengt und imprägniert, was überwunden werden soll. Die utopische Fantasie läuft stets Gefahr, Bilder der Vergangenheit in die Zukunft zu projizieren, das Bestehende unbewusst zu verlängern. Darüber hinaus kann, auch das ist ganz richtig, die Zukunft, soll sie denn die freier Menschen sein, nicht abgeschlossen werden und auch nicht als eine abgeschlossene Geschichte betrachtet werden. Wie freie Menschen leben, wie sie leben wollen, welche Probleme sie haben, das ist schlichthin einfach nicht antizipierbar. Die Zurückhaltung gegenüber Utopien, also wo man das so am Reißbrett praktisch entwirft, wie so ein Architekt, wie eine perfekte Gesellschaft aussehen soll. Ich weiß nicht, wer von euch mal so Sozialutopien gelesen hat, Thomas Murus oder halt auch Sachen aus dem 18., 19. Jahrhundert, die Frühsozialisten, da ist ganz viel Spannendes drin. Also das ist, hat auch wirklich einen utopischen Überschuss, was die sich so ausgemalt haben. Aber es hat auch wirklich was von so einer Fantasterei und von etwas, ja, wo so eine Gesellschaft wie am Reißbrett entworfen wird. Und ich meine, das funktioniert nicht. Es widerspricht auch dem Element, was eigentlich eine freie Gesellschaft ausmacht, dass sie nicht berechenbar sein sollte und nicht wie eine sozialtechnologisch verhandelbare Geschichte abläuft. Also das ist ganz richtig und ich glaube, das ist auch ein Impetus jedenfalls bei Marx, was er unter wissenschaftlichen Sozialismus verstand. Also das ist eine Sache, die ich auch unterschreiben würde. Die Zurückhaltung gegenüber Utopien hat demnach einen durchaus bewahrenswerten und eben auch antiautoritären Aspekt. Die Kritik am tendenziell autoritären Utopismus, also diese Vorwegnahme, wie denn Leute dann zu leben haben, ist historisch allerdings in zwei zweifelhafte Tendenzen umgeschlagen, die bisweilen fatal gewirkt haben und ein Hindernis für die Wiedergewinnung, wenn ich es emphatisch ausdrücken darf, revolutionärer Perspektiven darstellen. Einmal in die Richtung der Suspension utopischer Fantasie zugunsten der Wissenschaft im Marxismus, also wo utopische Fantasie oder überhaupt soziale Fantasie als Fantasterei abgetan wurde, ja, als Spinnerei, also wir wollen harte nur wissenschaftliche Fakten zählen, das ist auch ein Problem. Und zum anderen in das dogmatische Bilderverbot, da will ich auch ein, zwei Sachen zu sagen, wie man es vielleicht teilweise aus der kritischen Theorie kennt, das ist aber auch sehr ambivalent. Okay, die Kritik am wissenschaftlichen Sozialismus, ich will jetzt mal einen kleinen historischen Exkurs machen, und seinen gewaltaffirmativen Fortschrittsmythen wurde zuerst von der libertären Fraktion der revolutionären Arbeiterbewegung vorgebracht, also im Großen und Ganzen, wenn man es denn so nennen kann, von den Anarchisten. Aber die Leute, die ich jetzt vorstelle, die fallen nicht unbedingt unter das, was man klassische Anarchisten nennt, bis auf einen, der gleich als Ersten kommt. Ja, noch bevor diese Kritik eben am wissenschaftlichen Sozialismus Bestandteil auch der kritischen Theorie wurde, haben insbesondere eben dem Anarchismus affine Köpfe sowohl die theoretischen Fallstricke als auch die politischen Abgründe aufgezeigt, mit denen der Weg von der Utopie zur Wissenschaft, so heißt das ja ein bekanntes Buch von Engels, von Anfang an vermint war. Mikhail Bakunin, also der Kontrahent von Marx, in den 70er Jahren, also die waren ja sehr zerstritten, kann man jetzt sich länger drüber auslassen, wer da Recht hat im Einzelnen oder so, darum geht's mir auch nicht. Gerade wenn ich jetzt die Anarchisten vorstelle, ist vielleicht auch noch ein Einschub, den ich machen muss. Soll das nicht heißen, wenn ich die jetzt hier rehabilitiere, dass die damals irgendwie einfach Recht hatten oder dass wir jetzt uns anarchistischen Texten aus dem 19. Jahrhundert zuwenden sollen und da jetzt der Stein der Weisen vergraben ist. Das ist nicht der Fall. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht der Fall ist. Aber in dieser Tradition gab es sehr früh ja, wie soll man sagen, Gespür dafür, in welchem Maße der Marxismus autoritäre Tendenzen hat. Und das ist, wenn man gerade heute die Texte liest vor dem Hintergrund, was man jetzt aus der Sowjetunion kennt, und das ist meines Erachtens ja doch ein ziemliches Desaster gewesen, da war das sehr hellsichtig. Und ich glaube, da haben die was getroffen. Was anderes ist sozusagen deren eigene Vorstellung von Revolution. Auch bei Bakunin gibt es durchaus auch ein autoritäres Potenzial. Aber das sind andere Geschichten, über die ich mich jetzt hier nicht auslassen will. Okay, also Bakunin dreht als einer der Ersten den Spieß um, indem er das autoritäre Potenzial deutlich macht, welches die Wissenschaft in der Politik entfaltet. Das ist keine Absage an Wissenschaft als solche, also eine postmoderne Geschichte ist das nicht, dass Wissenschaft irgendwie als was begriffen wird, was einfach Herrschaft ist, sondern er sagt, Wissenschaft ist natürlich nötig, ja, das steht in der Tradition der Aufklärung, ohne die Sache geht's nicht, aber wenn Politik wissenschaftlich begründet wird, dann wird's schwierig. Also wenn die Wissenschaft zumindest unter dem Verständnis des 19. Jahrhunderts auch im Sinne von ja deduktiven Wahrheiten, wo man dann irgendwie Politik draus ableiten kann. Ja, das ist so sein Schnittpunkt, an dem er sitzt. Die Ersetzung revolutionärer Praxis durch Wissenschaft impliziert nicht nur die Spaltung in Wissende und Unwissende, die sich in autoritären Befreiungskonzepten dann niederschlägt, sondern ist selbst für ihn im höchsten Maße utopisch. Es kann kein abschließendes Wissen über die, ich habe schon angedeutet, freie Gesellschaft geben und auch über unsere jetzige, da deren Entwicklung einfach zu vielschichtig ist und Freiheit sich nicht berechnen lässt. Ich bringe jetzt ein Zitat, das auch Marx unterschrieben hätte, und das ist auch ein Aspekt vom wissenschaftlichen Sozialismus, der auch, glaube ich, rettbar ist. Aber Bakunin schreibt, selbst die rationalste und tiefsinnigste Wissenschaft kann nicht die Form des zukünftigen Lebens erahnen. Sie kann nur die negativen Bedingungen definieren, die sich logisch aus der strengen Kritik an der bestehenden Gesellschaft ergeben. Wie gesagt, das ist auch eine Sache, die Marx eigentlich unterschreiben würde. Es gibt ja auch Auseinandersetzungen, wo Marx dann die Sachen von Bakunin gelesen hat, da schreibt er das auch ran, dass er das eigentlich ganz ähnlich sieht und dass er nicht begriffen hat, was jetzt das Wissenschaftliche daran wäre. Gut, so viel zu Bakunin. Rudolf Rocker, das war der Chefdenker der deutschen Anarchosyndikalisten, hat auch sehr interessante Texte geschrieben. Einen erwähne ich in den Literaturtipps, weil ich ihn jetzt nicht wörtlich zitiere. Und Isaac Steinberg, das war ja ein bedeutender linker Sozialrevolutionär in Russland, der erste Justizkommissar nach der Oktoberrevolution. Da hatten die noch ganz kurz eine Regierung zusammen, Bolschewisten und linke Sozialrevolutionäre, und da haben sie die linken Sozialrevolutionäre rausgeschmissen, um Alleinherrschaft durchzusetzen. Und der Isaac Steinberg hat darüber ein sehr gutes Buch geschrieben, was heutzutage kein Mensch kennt. Ich habe es auch aufgeführt auf der Liste. Eins der lesenswertesten Bücher, wer sich für die Oktoberrevolution interessiert, überhaupt. Okay, also diese beiden folgen Bakunin, also jetzt nicht wörtlich, aber vom Geiste her, sage ich mal, indem sie nicht nur der marxistischen Geschichtsphilosophie einen, ja, man könnte sagen, ontologischen Ökonomismus attestieren, der die Komplexität der Geschichte negiert, also indem alles auf Ökonomie runtergebrochen wird. Dass das bei Marx nicht der Fall ist, ist gar keine Frage, ja. Also man muss sich aber mal bestimmte Texte durchlesen, die gerade geschichtsmächtig wurden, oder mal in so ein Buch reingucken. Was gibt's ja noch, vielleicht auch sogar für einen Euro irgendwo auf dem, ja, Büchermarkt, halt so welche Lehrbücher, Marxismus, Leninismus oder so, dann kriegt man schon Eindruck davon, worum es hier geht. Also bei Marx ist das sehr viel differenzierter, ne? Dass man das ein bisschen mitdenkt. Also wenn ich jetzt davon rede, geht es mir schon mehr um eine marxistische Tradition, die aber sehr geschichtsmächtig war. Also das kann man sich heute vielleicht nicht mehr ganz so vorstellen. Aber wenn man sich die Texte anguckt, ist das schon manchmal recht heftig, in welche Richtung die ausschlagen. Ja, sie zeigen darüber hinaus auf, dass der wissenschaftliche Sozialismus Natur und Geschichte identifiziert. Und das ist ein Irrtum mit verhängnisvollen politischen Folgen. Freiheit als Voraussetzung und Ziel revolutionärer Praxis wird auf diesem Wege genauso negiert wie moralische Verantwortung. Ja, also wenn das notwendig ist, der geschichtliche Fortschritt, dann agieren die einzelnen Leute da eigentlich nur noch als Rädchen im Getriebe. Das sind auch durchaus Wörter, die man dann bei Lenin findet. Und dass dahinter natürlich eine Apologie der Gewalt dann auch steht, wenn irgendwas notwendig ist. Das ist klar. Also das hat ganz schöne Abgründe, wenn man sich im Einzelnen anguckt. Und solche Theoriefragmente, die wirken sich auch auf praktische Politik auf. Also nicht, dass man die daraus ableiten kann. Jetzt zum Beispiel, wenn wir uns die Gewalt angucken, die im russischen Bürgerkrieg geherrscht hat. Das ist jetzt, kommt nicht aus so einem kriminellen Gehirn von Lenin einfach. Aber trotz alledem hat Lenin zum Beispiel Klassenkampf von vornherein als eine physische Vernichtung des Klassengegners konzipiert und auch so verstanden. Also die Gewalt, die da ablief, die hat auch was mit so einem Revolutionskonzept zu tun über Diktatur und Vernichtung des Gegners. Das heißt trotzdem nicht, dass die Gewalt nicht vorher auch bestanden hat. Die russische Gesellschaft war voller Gewalt und die russische Revolution war vor allem auch eine Antwort auf den Ersten Weltkrieg, die auch nicht Idee der Bolschewisten war oder so. Also so einfach ist das nicht, aber es hat auch was mit diesem Denken zu tun. Ja, dass diese ökonomistische, vermeintliche, wissenschaftliche Geschichtsphilosophie gewaltfördernd wirkt, hat dann auch Albert Camus, ich würde ihn mal Genosse im Geiste nennen, auf den Punkt gebracht. Ich weiß nicht, wer von euch Camus kennt, Der Mensch in der Revolte, ein Essay von 1952, glaube ich, oder 51, so knapp 60 Jahre jetzt gerade alt, sehr lesenswert. Da hat er sich auch genau mit der Geschichte der Arbeiterbewegung und noch weiter darüber hinaus der Geschichte überhaupt von Subversion und Revolte beschäftigt und da auch sehr, wie ich finde, lesenswerte Abschnitte über Marx und auch über Lenin drinne. Ja, gerade Marx bewertet er als einen guten Sozialtheoretiker und Kritiker des Kapitalismus, aber eben auch als ein problematischer Denker, was Befreiungsprozesse betrifft. Und das hat damals zu einem ganz mächtigen Bruch geführt mit ihm, zwischen ihm und Sartre. Sartre war damals noch sein Kumpel und darüber haben die sich tierisch zerstritten. Und ich meine, dass eigentlich Camus, wenn man es heute auch nochmal liest, 60 Jahre später mit dem Wissen, was passiert ist, fast in jeglicher Hinsicht recht hat. Also das lohnt sich mal, das Buch zu lesen. Lässt sich auch ganz gut runterlesen. Und die Fragen, die da angeschnitten werden, sind sehr weitgehend. Gut, was schreibt der Camus? Er schreibt, jeder Sozialismus ist utopisch, allen voran der wissenschaftliche. Die Utopie, also diese wissenschaftliche Utopie müsste man jetzt sagen, ersetzt Gott durch die Wissenschaft. Sie identifiziert die Zukunft mit der Moral. Der einzige Wert ist der, der dieser Zukunft dient. Daher kommt es, dass sie fast immer zwangsausübend und autoritär war. Ja, also das gelobte Land, der Kommunismus, entschädigt euch oder die späteren Generationen für die Leiden im Jetzt. Das Scheitern des wissenschaftlichen Sozialismus liegt für Camus nicht zuletzt darin begründet, dass er eben nicht wissenschaftlich, sondern bestenfalls wissenschaftsgläubig war. Diese Transformation von Kritik in Prophetie entspräche der Überführung der emanzipatorischen wissenschaftlichen Vernunft, also die da auch verteidigt wird, in die geschichtliche Vernunft, wie er das nennt, die nicht mehr bloß aufklärt und kritisiert, sondern führt und predigt. Da nun aber die Prophetie von der Geschichte und der Wissenschaft als ihren eigenen Garanten widerlegt wurde, nämlich die Revolution ausblieb im Westen oder eben neue Herrschaft hervorbrachte wie im Osten, lag nichts näher für ihn, als zum Autoritätsglauben einerseits und dem Terror andererseits überzugehen. Könnte auch sagen, was nicht passt, wird passend gemacht. Ja, diese lange vor dem Verfall des Staatssozialismus und seiner marxistisch-leninistischen Ideologie vorgebrachte Kritik trifft meines Erachtens ins Schwarze und benennt Probleme, die virulent bleiben. Man darf nicht ganz vergessen, zu welchem Zeitpunkt die Sachen eigentlich geäußert wurden. Also Bakunin schon in Auseinandersetzung mit Marx, ja, Rudolf Rocker dann in den 20er Jahren und auch der Isaac Steinbeck zu der Zeit und Camus in den 50er Jahren, auch gerade vor diesem spezifisch französischen Hintergrund, dass da ja die Intellektuellen sehr mit der KP verbandelt waren, über Resistance etc., war das ein Milieu, selbst Foucault war ja eine Zeit lang, hatte auch mal einen Ausflug reingemacht, Camus ganz nebenbei auch, also er kommt aus Algerien, war da auch mal kurz drin und so. Und wie er das damals kritisiert, das war auch schon sehr provozierend, aber wenn wir heute wissen, was unter Stalin ablief, kann man nur sagen, war das sehr hellsichtig. Aber wie gesagt, das war damals ein richtiger Skandal in Frankreich. Und ich denke, diese Kritik war sehr früh sehr gut vorgebracht und sie ist heute noch sehr lesenswert. Und glaube ich, erzählt uns auch was von einer Geschichte, die durchaus sehr viel vielfältiger ist, als sie uns heute manchmal berichtet wird. Also auch gerade die Linke ist eben mehr als die leninistisch-stalinistische Tradition und auch mehr als die marxistische, die ja auch nochmal wieder was anderes ist als der Marxismus-Leninismus, was ich hier nicht in einen Topf werfen will, weiß Gott nicht. Ja, mit diesem... Genau, ich kürze es hier mal kurz ab, um jetzt nochmal zum Bilderverbot zu kommen. Also das Bilderverbot, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie überhaupt was sagt, das ist so ein bisschen die Geschichte, dass es eigentlich aus dem Judentum kommt, dass man sich Gott oder von Gott sich kein Bildnis machen soll, weil halt alles, was davon, ja, eine bildhafte Vorstellung oder auch eine Namensgebung ist, etwas ist, dass Gott dann auf menschliche Maßstäbe runtergezogen wird. Und Gott ist ja eigentlich dann doch das ganz andere und er wird dann sozusagen auf, ja, was Menschliches reduziert. Um das mal ganz platt zu sagen. Und das Bilderverbot, wenn man das jetzt hier so anspricht, ist so ein bisschen die Sache, was ich zu Anfang gesagt habe, dass man sich eine befreite Gesellschaft halt nicht wirklich vorstellen kann, weil man eben aus einer geschichtlichen Position das Ganze macht, die man selbst so nicht transzendieren kann. Und dann, wenn ich eben eine befreite Gesellschaft mir ausmale, dass ich immer schon das wieder da rein projiziere, so ein bisschen, was eigentlich die Gegenwart ist. In diese Richtung geht das ein bisschen. Man kann sich das auch genauer angucken, wie und wo das begründet wird. Ich lasse es erstmal so hier im Raum stehen. Ja, das Bilderverbot grenzt sich ab vom wissenschaftlichen Utopieverbot, da ist sich durchaus ein Unterschied, indem es wie diese anarchistische Kritik das autoritäre Potenzial wissenschaftlicher Konstruktion fokussiert. Es ist nicht zuletzt auch eine Antwort auf das Scheitern des wissenschaftlichen Optimismus. Im Bilderverbot wirkt allerdings der wissenschaftliche Sozialismus in zweifacher Hinsicht problematisch nach. Adorno hat das selbst gesehen, der auch immer gern als Kronzeuge für so ein Bilderverbot genommen wird. Ob das im Einzelnen hinhaut, muss man sich angucken. Aber der Tendenz nach ist das schon richtig. Ne? Es gibt so eine schöne Diskussion aus den 60er Jahren zwischen Ernst Bloch, also dem Philosophen der Utopie, könnte man sagen, und dann dem negativen Dialektiker Adorno, und da kommen die sich schon ziemlich nah. Ne? Da geht's genau darum, in welchem Maße halt die Zukunft antizipierbar ist und in welchem Maße das eben dann eine Tendenz hat, die halt eher freiheitlich ist oder nicht. Das ist ein schönes Gespräch, wenn Sie das nochmal interessiert. Okay, aber Adorno jetzt nochmal. Ich finde ein gutes Zitat von ihm. Das Verbot auszudenken, schreibt er, wie es sein solle, die Verwissenschaftlichung des Sozialismus ist diesem nicht nur zum Guten angeschlagen. Das Verdikt über Fantasie als Phantasterei fügt sich einer Praxis ein, die sich selbst Zweck war und mehr stets im Bestehenden verstrickte, über das sie einmal hinaus wollte. Zitat Ende. Ist jetzt so ein bisschen Adorno-Duktus. Muss man vielleicht zweimal lesen, aber vom Prinzip her geht es ihm halt auch darum zu sagen, es ist eine Einleitung von der Schrift von Charles Fourier, einem utopischen Sozialisten, sehr utopischen. Könnte man auch sagen, da geht das in Phantasterei über. Aber es nochmal deutlich zu machen, dass dieser Begriff von Wissenschaft dann auch zu einer Begründung wurde, gerade auch im Marxismus, Leninismus, der sehr positivistisch ist, affirmativ und rechtfertigend gegenüber dem Bestehenden, auch gerade in dem, was man da aufbaut, um da die Kritik dran zu vermeiden. Okay, auf der einen Seite ist das Bilderverbot Ausdruck einer gescheiterten Geschichte, die es zugleich am Leben erhält, indem es ihr abstrakt zu entfliehen versucht. Wenn das Außen, um jemand anders zu zitieren, der Kommunismus gar nicht unberührt von der Geschichte bleiben kann, ja nicht bleiben darf, dann ist es das Bilderverbot selbst, das dem Fetisch in die Hände arbeitet, weil es den Kommunismus als das Unberührte Überhistorische setzt. Also es ist genau die Frage, inwiefern, wenn ich Befreiung als etwas denke, was doch irgendwie was Immanentes ist, wenn wir nicht auf einen Gott warten wollen, der uns befreit. Ich werde zu dieser Möglichkeit auch noch ganz kurz am Ende kommen. Dann werden wir uns auf diese Gefahr einlassen müssen, eigentlich durchaus uns mit der Wirklichkeit zu konfrontieren, so übel wie sie ist, weil die Wirklichkeit auch der Ausgangspunkt sein wird, ihre eigenen Veränderung. Aber das werde ich nachher noch ein bisschen deutlicher machen. Ja, auf der anderen Seite tradiert somit das Bilderverbot aus der begründeten Angst, vom Bestehenden kontaminiert zu werden, was ich am Anfang dargelegt habe, ein Grund des Scheiterns der proletarischen Befreiungsversuche in die Zukunft fort. Noch ein Zitat, es war ein verhängnisvoller Fehler des Marxismus, so der Anarchosyndikalist Rudolf Rocker, den ich schon erwähnt hatte, es war eben ein verhängnisvoller Fehler des Marxismus, jeden Versuch, Pläne und Richtlinien zur Gestaltung einer sozialistischen Gesellschaft zu verwerfen, als utopistisch abzutun, ein Fehler, für den die deutsche Arbeiterklasse am 9. November, also Novemberrevolution 1918, die Quittung bekommen hat. Man verließ sich darauf, dass der Sozialismus von selbst kommen würde, dass er dem kapitalistischen System entspringen müsse, wie der göttliche Funke dem Haupte der Minerva. Zitat Ende. Ja. Gut, ich werde auf die Sache gleich noch zurückkommen, dass ein ganz wesentlicher Aspekt der marxischen Theorie eigentlich auch selbst in diese Richtung ausschlägt oder eine gute Begründung dafür ist, wieso man sich durchaus auch im Hier und Jetzt schon Gedanken machen muss, wie eine andere Vergesellschaftung aussehen könnte und wieso es was wirklich mit einer qualitativen Differenz zu tun hat. Ich will trotzdem noch einmal kurz auf Adorno zurückkommen. Adornos späte Aufsätze, auch nicht ganz einfach zu lesen, aber ich glaube sehr gehaltvoll, gerade seinen Marginalien zu, na, wie heißt es, Theorie und Praxis. Ich weiß nicht, ob sein letzter Text ist, jedenfalls einer seiner ganz späten Texte, wo er auch eine Auseinandersetzung eben mit der Studentenbewegung ist, wo er, glaube ich, sehr hellsichtig auch vom Aktionismus warnt und sehr schön nochmal diese Sachen reflektiert, ja, wie es sich vielleicht mit Politik unter gegebenen oder unter den gegebenen Bedingungen eigentlich so verhalten kann. Also kann ich nur empfehlen, den mal zu lesen und sich da durchzuarbeiten. Gut, also Adornos späte Aufsätze, die gleichsam sein politisches Erbe darstellen, haben zu Recht die Theorie als Form der Praxis ganz nebenbei vor blinden Aktionismus in Schutz genommen. Ne? Also, dass man mich hier heute auch nicht falsch versteht. Also mir geht's nicht darum, jetzt für irgendeinen blinden Aktionismus hier Werbung zu machen, sondern eigentlich nur mal anders drüber nochmal nachzudenken über ganz wesentliche Fragen der Theorie eigentlich, die dann aber auch praktische Relevanz haben, wenn es denn jemals wieder zu einer größeren sozialen Bewegung kommt, worüber ich mich jetzt lieber nicht prognostizistisch äußern mag. Ja, Voraussetzung reflexiver wie radikaler Praxis ist die Einsicht in ihre katastrophalen Ausgangsbedingungen und ihre historischen Abwege. Also er hat da auch Machtanspielung da auch auf die Oktoberrevolution. Optimismus ist Selbstbetrug und ein Verrat an allen Opfern des vermeintlichen Fortschritts. Jetzt mal wieder ein schönes Adorno-Zitat. Wo Erfahrung versperrt oder überhaupt nicht mehr ist, wird Praxis beschädigt und deshalb ersehen, verzerrt, verzweifelt, überbewertet. Ja, also gerade da, wo sich eigentlich alles verstellt, kommt der Impuls auf, einfach loszuschlagen. So könnte man es auch sagen, auf Worte, die dann von Adorno kommen. Damit ist keine Absage an Praxis formuliert, zumal selbst kleinste Veränderungen tatsächlich reale Humanisierung entfachen können, die zu belächeln pseudorevolutionärer Zynismus wäre. Also auch das ist, wenn man Adorno dann immer so darstellt, ja, ist so ein komischer Ästhetiker dann am Ende geworden, das stimmt halt auch alles nicht. Erstens ist auch gerade seine Ästhetik sehr politisch, das ist die eine Sache, und die andere Sache ist, dass er auf die Probleme von revolutionärer Praxis gnadenlos reflektiert hat, wie schwer sie sich darstellt und natürlich äußerst kritisch auch gerade der Sozialdemokratie gegenüber war, aber trotz alledem es festhält, dass jede Veränderung, auch wenn sie noch so klein ist, reale Humanisierung bedeuten kann, nicht muss, und dass die klein oder schlecht zu reden eigentlich keinen Grund für besteht, höchstens wenn man halt den Schlüssel der Weisen hätte, um den umlegen kann und damit einmal der Sprung halt ins Reich der Freiheit gemacht wäre. Und da das scheinbar nicht der Fall ist, ist das nicht unterzubewerten. Adorno war da eben, anders als das Gerücht ist, will meines Erachtens gar nicht so praxisfern, aber ein großer Realist gegenüber den Studenten, was eigentlich möglich ist. Und ich glaube, da hat er historisch in vielerlei Hinsicht auch recht behalten. Aber es ist wie ein Thema für sich. Na gut, um das mal weiter auszuführen. Er schreibt, jegliche Meditation über die Freiheit verlängert sich, also jedes Denken über die Freiheit verlängert sich vielmehr für ihn, in die Konzeption ihrer Herstellung, die freilich der Selbstbesinnung bedarf, die nicht Propaganda, sondern Wahrheit spricht. Ja, also das ist für ihn auch eine wesentliche Sache, dass wenn wir über Praxis sprechen, uns die nicht runterbrechen können auf bloße ja, Propagandatätigkeit oder die ganzen Widersprüche, vor denen wir stehen, dass wir die einfach glattbügeln können mit irgendwelchen billigen Formeln. Ne? Also das war ja auch so. Zu der Studentenzeit, wenn man da so manche Sache oder manch Pamphlet heute liest, war das, glaube ich, auch ganz hellsichtig, dass man sich das vielleicht auch ein bisschen einfach vorgestellt hat. Ja, und ein Zitat von ihm jetzt noch zu Ende der Sache, das ich auch für richtig halte, um das nochmal deutlich zu machen, dass ich hier heute auch nicht für irgendeinen Aktionismus werbe, sondern eigentlich dafür, den Widersprüchen der Wirklichkeit zu stellen. Ich glaube, dafür hat auch Adorno eigentlich geworben. Und indem er das jetzt schreibt, was ich noch kurz vorlese, das kann ich nur unterschreiben. Im Verhältnis zur realen Macht, die sich kaum gekitzelt fühlt, ist der Aktionismus irrational. Er bringt das ja auch damit der Sache, ja, man kann gerne Barrikaden bauen. Was ist das eigentlich in Zeiten, wo es Atombomben gibt? Also, dass man sich bitte sehr keine Illusion darüber macht, was man eigentlich erreichen kann und dass das dann eigentlich Pseudopraxis ist. Ne? Also Aktivismus als Pseudopraxis, wo irgendwie eine Praxis ja, geschauspielert wird, ja, dass man eigentlich ein Schauspiel aufführt, weil mit wirklicher geschichtlicher Bewegung hat es nichts zu tun und man muss sich das lieber eingestehen, ja, auch um gerade bei der Stange zu bleiben und nicht diese Desillusionierung, dann nach einem halben Jahr habe ich mal ein bisschen Revolution gespielt, ging nicht, ja, und dann lasse ich das Ganze fliegen und werde völlig affirmativ. Es geht gerade, glaube ich, darum, das Reflexionspotenzial zu stärken, um überhaupt noch unter den Bedingungen, die, ja, weiß Gott, nicht gerade revolutionär sind, an dieser Vorstellung von befreiter Gesellschaft zumindest festhalten zu können. Ja, diese Probleme, die ich jetzt hier auch schon angedeutet habe, stellen sich durchaus dringend in meiner Sicht, auch wenn, ja gerade weil die kommunistische Revolution verschwunden zu sein scheint. Zum einen hat der Kommunismus seine Unschuld verloren. Er ist gegenüber dem Bestehenden durchaus in der Bringschuld. Ganz klar, natürlich können wir die marxische Theorie und auch die Vorstellung einer befreiten Gesellschaft und die verschiedensten Kommunismuskonzeptionen unterscheiden, ja, von der Idee her, von der Praxis, was dann im Ostblock ablief. Wir können sie auch gerade, das ist auch eine ganz gute Sache, vor dem Hintergrund Marx eigener Vorstellung auch kritisieren. Trotz alledem glaube ich, wenn man sich irgendwie in dieser Tradition sieht, so kritisch wie auch immer, und man zu den Ereignissen stehen kann, die im 20. Jahrhundert abgelaufen sind, dass man um diese Erbschaft nicht ganz herumkommt, dass man die schon irgendwo annehmen muss. Auch wenn man nie was mit diesem scheiß Staatssozialismus am Hut hatte, wird man sich fragen müssen, wieso diese Befreiung immer schiefgegangen ist. Und umgekehrt halt, jetzt die Anarchisten müssten jetzt auch nicht groß auftriumphieren, wieso das eigentlich auch immer so in den Dutten gegangen ist oder halt nicht viel mehr war als eine Hausbesetzung, die ich jetzt auch nicht schlecht machen will. Also ich denke schon, dass man da gegenüber der Gegenwart oder der Wirklichkeit, so beschissen wie sie ist, in der Bringschuld ist, auch in der Hinsicht, dass man es verstehen kann nach den Erfahrungen mit marxistischen Befreiungsversuchen auch anderen, wie die gescheitert sind, dass sie sich dazu nicht verführen lassen. Also es hat ja auch einen rationalen Kern. Ich würde nicht sagen, dass das nur bescheuert ist. Also man hat ja auch Erfahrungen gemacht, die tierisch in die Hose gegangen ist. Und zumindest, denke ich, sollte man darüber mal nachdenken. Aber ich wollte jetzt genau zu der Sache kommen noch, ja, dass es eigentlich eine zentrale Einsicht der marxischen Theorie selbst ist, wieso man über diese Sachen einer wirklichen Transformation der Gesellschaft nachdenken muss. Gut, also zum anderen ist es eben eine zentrale Einsicht der marxischen Theorie, welche die Bedeutung der Entwicklung neuer Formen der Vergesellschaftung unterstreicht. Weder ist die Revolution durch irgendwelche Geschichtsgesetze verbürgt, auch die Stellen gibt's bei Marx, aber es gibt auch gute Kritik an so einem Fortschrittsdenken bei ihm, da ist beides nebeneinander, bei Engels ist das schon ein bisschen anders. Noch gebiert der Kapitalismus den Sozialismus aus sich heraus, also dass das irgendwie ein natürliches Entwicklungsgesetz wäre. Es herrscht keine schon quasi sozialistische Produktion, die man nur von ihrer kapitalistischen Hülle, das heißt im damaligen Jargon von der schmarotzenden Kapitalistenklasse, befreien muss. Eine solche Sichtweise beruht auf der Verkennung des spezifisch gesellschaftlichen Charakters kapitalistischer Produktion. Das könnte man jetzt von Engels, Lenin und so weiter, Kautsky, überall sagen. Seit Engels hat sich hierfür das Schlagwort vom Grundwiderspruch von gesellschaftlicher Produktion und privater Aneignung eingebürgert, gegeißelt als Anarchie des Marktes. Konzentration und Zentralisation von Kapital als Vergesellschaftungsprozesse der Ökonomie gedeutet, heben aber das planlose Wertgesetz so wenig auf, wie mit ihnen die spezifischen Formen kapitalistischer Mehrwertproduktion und Zirkulation verschwinden. Also das war so ein bisschen die Vorstellung, eigentlich sind wir schon so gut wie im Sozialismus. Auch dieser positive Bezug auf die Kriegswirtschaft, ja, dass der Kapitalismus schon längst eigentlich eine geplante Sache ist und da sitzen einfach nur ein paar Bonzen, die sich sozusagen die Taschen vollstecken. Und wenn wir die loswerden, haben wir eigentlich schon das, was wir brauchen. Ne? Und das ist auch diese Vorstellung, das kann man auch bei Lenin dann expressis verbis nachlesen, Sozialismus als eine gigantische gesellschaftliche Fabrik. Auch die positive Bezug, auch gerade bei Lenin, auf die deutsche Kriegswirtschaft, die Deutsche Post. Ne? Die Deutsche Post hat auch, ganz nebenbei, ob das ein historischer Treppenwitz ist, weiß ich nicht, die ist privatisiert worden, als die Sowjetunion unterging. Aber das war für Lenin alles Vorbild. Ne? Das ist ja auch nicht einfach nur schlecht zu machen. Man muss ganz ein bisschen gucken, was ist eigentlich der Hintergrund. Ne? Ich will mich jetzt darüber nicht lustig machen. Also man hat da eine bäuerliche Gesellschaft auch von großer Armut geprägt, völliger Unaufgeklärtheit, dass man da so einen gewissen, ja, emphatischen Begriff von technischem Fortschritt, von Aufklärung hat. Das verstehe ich alles. Trotz alledem muss man gucken, ob das so emanzipativ ist oder ob daran noch was zu retten ist und ob in dieser Vorstellung selbst nicht auch vielleicht unter Umständen eine Menge Gewalt drin steckt. So viel nebenbei. So, nochmal zu Marx zurück. Nicht die kapitalistische Formspezifik der Arbeit und die abstrakte Vermittlung der Gesellschaft durch das Kapital, sondern allein die private Aneignungsweise gesellschaftlichen Reichtums wird in dieser Tradition problematisiert. Also dann eigentlich Kritik an den Kapitalisten und nicht an kapitalistischen Verhältnissen. Ohne jetzt irgendwie die Kapitalisten hier schönreden zu wollen, aber das ist ja eigentlich eine personalisierende Kritik, die ein bisschen kurz greift. Und diese klassische Position übersieht nicht bloß, dass der Kommunismus eine qualitativ andere Form sozialer Vermittlung und ökonomischer Reproduktion darstellen muss, sondern unterschlägt auch, dass die Entwicklung der Produktivkräfte eben nicht allein technologisch immanent und gesellschaftlich indifferent, sondern durch den Zweck der Kapitalverwertung bestimmt wird. Und das ist eine ganz entscheidende Sache. Marx fasste dies, ich weiß nicht, wie hier die Marx-Kenntnisse sind, als sogenannte reelle Subsumption der Arbeit unter das Kapital. Hört sich jetzt vielleicht gefährlich an, ist aber eine ganz gut nachvollziehbare Sache. Damit ist gemeint, dass die Technologie, also die technischen Produktivkräfte, wie auch die Arbeitsorganisation durch den Verwertungszwang selbst formbestimmt sind und eben keine wertneutralen Instrumentarien darstellen. In ihnen ist Herrschaft, ja, und spezifisch kapitalistische Gesellschaftsformen inkorporiert. Also es ist nicht einfach was, was wir aus der Gegenwart übernehmen können. Ja, die Arbeitsorganisation ist über Fabrikregime organisiert und dieses Fabrikregime oder auch die Aufteilung, wie Arbeit funktioniert, welche Prozesse es annimmt, hat was mit der Verwertung selbst zu tun als obersten Zweck und das lässt das nicht unberührt. Ja, also das ist eben nicht geht, dass man einfach nur die Kapitalistenschmarotzer los wird, sondern dass man wirklich eigentlich auch einen anderen Arbeitsprozess anstoßen muss. Und das ist in der Tat eine ziemlich große Aufgabe. Der Grundfehler der hier angesprochenen Kapitalismus und damit eng verbundenen Sozialismuskonzeption ist also eine Blindheit, welche die historische und soziale Spezifik kapitalistischer Vergesellschaftung und Herrschaft nicht zu erkennen vermag. ganz bisschen ins Politische übergehen zu lassen. Da tritt das dann nämlich wieder auf, wenn auch der Staat als bloßes Instrument verstanden wird, das in den richtigen Händen, also der Arbeiterpartei nach dem damaligen Duktus, sich von einem Mittel der bürgerlichen Herrschaft zu einem der proletarischen Befreiung transformiert. Mein Plädoyer geht dahin, also, dass man gerade auch vom Hintergrund der marxischen Theorie, die das zeigt, in welchem Maße unsere Vergesellschaftungsprozesse eben ja bis in die Technik hinein kapitalistisch bestimmt sind, gerade der Anlass besteht, sich zumindest Gedanken drüber zu machen, wie es anders aussehen könnte. Ansonsten werden wir da jedenfalls mit diesem Denken, dass wir ja einfach nur nach der Revolution die Macht wenn die Macht übernommen ist, das Ganze, was so hier an produktivem Potenzial liegt, einfach nur übernehmen können, das würde damit jedenfalls nicht hinhauen. Und in der Tat, das ist natürlich etwas Utopisches, sich über sowas Gedanken zu machen. Ich spreche jetzt natürlich nicht dafür, das hatte ich, glaube ich, deutlich gemacht, das jetzt als eine fertige Utopie auszumalen, sondern nur sozusagen eine Theorie zu erlauben, die das reflektiert, ja, die Bedeutung dieser Sache. Und eben, so schwierig wie es ist, das Ganze im Hier und Jetzt, ja, wie soll man sagen, zu verorten, weil die Befreiung eben, das wird jetzt gleich mein zweiter Abschnitt sein, eine ist, die sich nur Bedingungen gegenüber sieht, die sich nicht gegenüber stehen sieht, die sich nicht aussuchen kann, sondern die ihr vorgegeben sind. Ja, ich hatte anfangs gesagt, dass es vor allem Probleme der marxistischen Tradition sind, die unter den Nägeln brennen. Jedenfalls, wenn man denn überhaupt diesen Rückblick wagen will. Man könnte ja auch sagen, interessiert mich nicht mehr, aber ich glaube schon, dass die Geschichte einfach einen ziemlichen Erfahrungsschatz liefert an theoretisch gehaltvollen Sachen, weniger gehaltvollen Sachen, an geglückter Praxis, an verschiedensten Modellen auch, also auch an Reichtum, den man heute vielleicht gar nicht mehr so kennt, eben aber auch im Hinblick auf das, was alles schiefgegangen ist, auch eine ganze Menge. Und ich glaube, deswegen lohnt der Blick zurück, nicht einfach nur aus so einem Interesse, halt, ja, jetzt erzähle ich hier irgendwie als ein Historiker, als ich jetzt da irgendwelche Sachen irgendwie probiere zu archivieren, sondern das Ganze hat schon irgendwie für mich jedenfalls dann Relevanz, wenn es einen Gegenwartsbezug aufweisen kann. Ich glaube schon, dass unsere heutigen theoretischen Erkenntnisse ja nicht welche sind, die vom Himmel gefallen sind, sondern eben letztendlich ja aus den Erkenntnissen und mit dem Blick zurück auf die Geschichte vermittelt sind. Ansonsten würde es sie, glaube ich, gar nicht geben. Gut, politisch waren es gerade Teile der Anarchisten, denen man ja besonders gerne Utopismus und Romantik nachsagt, in vielerlei Hinsicht ist das auch ganz richtig, die weitsichtiger und realistischer waren. Insbesondere der Anarchosyndikalismus drängte auf die Frage der Organisation einer postkapitalistischen Ökonomie, die seiner Ansicht nach nicht von der Geschichte und dem Kapitalismus frei Haus geliefert werden. Ich will das nur kurz erwähnen, einfach zu zeigen, wie plural auch doch die Arbeiterbewegung war. Und man muss sich das mal so vorstellen, dass eigentlich bis die Oktoberrevolution siegreich war, der Marxismus eigentlich nicht die dominante Strömung in der Arbeiterbewegung war. Das war sehr viel vielfältiger und gerade halt in Spanien, Italien und auch Frankreich hat die anarchistische Tradition völlig überwogen. Und das erwähne ich jetzt nur von der Seite, ich habe es zu Anfang ja klar gemacht oder ich will es nochmal deutlich machen, ich glaube nicht, dass da jetzt der Stein der Weisen begraben liegt und da die Anarchisten mit allen Sachen recht hatten, aber einfach mal, um die so doch massive Differenzen nochmal deutlich zu machen, an denen vielleicht ja auch was zumindestens dran sein könnte. Und für Rudolf Rocker, der sagt dann zum Beispiel, diese Vorstellung ist völlig, ja, nicht einleuchtend, dass gerade die kapitalistische Fabrik, ja, auch als ein System von Herrschaft sozusagen etwas ist, was zum Sozialismus führen muss. Ja, er sagt dann eher, gerade die Großbetriebe etc. haben ganz große Komponente an Herrschaft in sich drinne, die eher sowas wie eine Befreiung vielleicht konterkarieren können. Ja, die sehen das eher so, umso größer sich der Kapitalismus halt ausbreitet, umso schwieriger wird die Befreiung. Und er bringt dann auch zumindestens, kann man jetzt nicht drüber streiten, wie er das dann kontextualisiert, eine Sache, worüber man ja auch nachdenken kann, denn mit dem Beispiel, dass man ja immer von ausgegangen ist, auch in der marxistischen Tradition, dass irgendwie die Revolution in den fortgeschrittensten kapitalistischen Ländern ausbricht. Dann sagt er ja, in England gibt es keine revolutionäre Arbeiterbewegung, aber gerade in agrarisch geprägten Regionen wie Spanien, Italien oder so, oder auch Russland sieht das ganz anders aus. Ja, wie ist damit umzugehen? Ist das vielleicht eine völlige Fehleinschätzung, dass das Proletariat irgendwas Revolutionäres ist? Ja, ist dann gerade, umso weiter der Kapitalismus fortschreitet, nicht diese Tendenz zur Integration viel größer ist, was dann auch die kritische Theorie reflektiert im Sinne von verwalteter Welt und so weiter. Und da sind zumindest Aspekte, die sehr früh da ein Gespür für haben, dass dieses Fortschrittsdenken, dass der Kapitalismus und die ganze kapitalistische Dynamik per se irgendwie eine Kraft ist, die zum Sozialismus führt, sehr kritisch schon beäugt wird. Ohne, dass ich jetzt behaupte, dass die da den Stein der Weisen haben, aber die haben anders drüber nachgedacht und auch gerade diese Frage halt ja der Organisation der Wirtschaft in den Mittelpunkt gestellt. Ob die da vernünftige Antworten drauf haben, ist eine andere Sache. Ja, aber das wollte ich nur nebenbei erwähnen, um nochmal dieses weite Spektrum doch der Arbeiterbewegung deutlich zu machen, was uns heute häufig nicht mehr bewusst ist. Auch gerade in Deutschland ist dann durchaus ja eher ein marxistisch geprägtes Land im weitesten Sinne. Ich meine, davon ist ja nicht mehr viel zu merken, aber weil die Sozialdemokratie dann halt doch die große Partei war und die war ja, lang ist es her, durchaus eine mit marxistischem Anspruch. Und hier auch in Deutschland gab es andere Traditionen, aber auch gerade in anderen Ländern. Das führt mich jetzt zu meinem zweiten Teil, der wird jetzt vielleicht teilweise ein bisschen komplizierter, ich hoffe aber nicht zu kompliziert. Okay, die marxistische Tradition hatte, ich rede ja immer idealtypisch, ja, also auch die ist viel vielfältiger als was ich jetzt sage und der zweite Punkt, das habe ich auch schon mehrfach herausgestellt, ist, dass ich Marx nicht mit Marxismus ins Eins setze, weiß Gott nicht, also gerade mit der vielen kritischen Gehalt von Marx kann man eine ganze Menge anfangen, um auch gerade die Geschichte und die Traditionen des Marxismus zu kritisieren. Aber ich mache das jetzt mal idealtypisch, indem ich etwas darstelle, was es in dieser Reihenform, ja, vielleicht in so welchen Schulbüchern des Marxismus-Leninismus gibt, aber sonst bei den kreativeren Köpfen des Marxismus, die es durchaus in großer Zahl gab, so einfach nicht sich darstellt, auch wenn man von der Grundtendenz her das immer wieder zeigen kann, auch bei den Schlauesten wie bei Rosa Luxemburg. Also, die marxistische Tradition hatte auf Wissenschaft und Geschichte, ich habe das auf mein Handout mit drauf, anstelle von Utopie und Voluntarismus gesetzt. Wie gesagt, da ist ja auch was dran. Der Sozialismus sollte nun kein weltfremdes Ideal, sondern wissenschaftlich begründet sein. Die Prozesse der Geschichte, denen man Gesetzmäßigkeit unterstellte, das ist ganz wesentlich, waren Garanten des notwendigen Fortschritts. Was zugunsten der Überwindung von bloßen, ungewissen Möglichkeiten einkassiert wurde, war allerdings die Freiheit. Geschichte retransformierte sich zur Naturgeschichte in diesem Denken, Ökonomie in bloße Technologie. Und selbst Technik ist, wie gesagt, nicht ein natürliches Faktum oder was nicht geschichtlich oder sozial bestimmt ist, sondern ja selbst eigentlich ein soziokulturelles Artefakt. Das Moment des Willens, ohne dass keine Revolution denkbar ist, also es muss Menschen geben, die sich befreien wollen, verschwand genauso wie das politische, ja, der Ökonomie und des Sozialen, was dann einfach so unter sozialtechnologischen Begriffen gefasst habe. Politik darüber hinaus wurde überaus bürgerlich, zumeist gleichgesetzt mit Machtpolitik oder Staatspolitik. Die Geschichte als Fortschrittsprozess nahm darin die Stellung des Absoluten ein, also das viel hegelianisches Erbe, das wäre jetzt ein Vortrag für sich, das alle Widersprüche aufhob. Ja? Also der Prozess des Fortschritts macht dann auch die Leiden der Gegenwart irgendwann wieder gut. Und vor allem, er verbirgt uns die Zukunft, die Gewissheit der Revolution und der Befreiung. Die Entwicklungsgesetze dieses Prozesses mussten nur noch wissenschaftlich durch die Partei oder das ZK, als Zentralkomitee der Partei, konstatiert werden, um sie dann proletarisch anzuwenden, also im Sinne der Revolution. Die vermeintliche Wissenschaft wurde hierbei allerdings zu einer Ideologie, welche die Freiheit politischer Praxis in der Notwendigkeit des ökonomischen, zumeist ökonomischen, ökonomisch gedeuteten Fortschritts versenkte. Dies betrifft insbesondere das ökonomische Herz des traditionellen Marxismus. Zu Recht lässt sich von einer Entpolitisierung der kommunistischen Ökonomie, wie das letztens ein Autor genannt hat, sprechen, in der die Wirtschaft zur unpolitischen Technologie verdinglicht wurde, die allein nach Effizienzkriterien zu beurteilen sei und damit politischen Machtfragen entzogen wurde. Wissenschaftliche Weltanschauung wurde hier zu einer Ideologie autoritär-bürokratischer Herrschaft. Also wen das jetzt alles völlig fremd vorkommt oder so, da kann ich wirklich nur noch mal empfehlen, mal so in Klassiker des Sowjetmarxismus reinzulesen oder in die Schulungsbücher, die damals geschrieben haben. Da wird man eine ganze Menge von dem, was ich hier, das ist eigentlich nicht polemisch übertrieben, sondern das ist genau deren Weltanschauung, die dahinter steht. Und die begründet ganz wesentlich die Formheit der autoritären Herrschaft, die damals stattgefunden hat. Und eben auch etwas damit, glaube ich, zu tun hat, dass die Revolution da dermaßen schiefgegangen ist. Und das ist für mich meines Erachtens eine Legitimationsideologie. So hat das der Oskar Negt auch mal genannt, hat einen guten Aufsatz in den 60er Jahren schon drüber geschrieben. Ja, Fragen der Einrichtung der Gesellschaft, das will ich hier noch kurz einmerken, und ihrer materiellen Reproduktion sind jedoch stets politisch. Das heißt, dass es diesbezüglich immer verschiedene Möglichkeiten und Interessen, mithin auch Konflikte geben wird, die allerdings nicht antagonistisch, herrschaftlich und gewaltförmig strukturiert sein müssen. die Probleme der Planung und Koordinierung einer herrschaftsfreien kommunistischen Weltgesellschaft, die, glaube ich, immens sind, aber das wäre auch ein Thema für sich, und ihrer Ökonomie lassen sich nicht einfach technisch lösen, gleichwohl die modernen Informations- und Kommunikationstechnologien wichtige Mittel zur politischen Bearbeitung dieser darstellen. Also es gibt dann auch so welche Versuche, dass man halt heute sagt, ja, früher war das ein Problem, da hatten wir nicht die Rechnerkapazitäten, ne? Also um diese komplexe Wirtschaft auszurechnen, das hätte ewig gedauert und jetzt haben wir so welche Superrechner, da können die dann, ich kenne mich da nicht mit aus, aber da gibt's dann diese Theorien, da kannst du eine ganze Volkswirtschaft mehr oder weniger in 3 Minuten durchlaufen lassen, dann wird das schon so halbwegs hinhauen. Ne? Also glaube ich auch, ist in Ordnung, dass man heute andere Medien auch der Vernetzung hat, auch Internet und so weiter, das ist alles eine tolle Sache. Um auch gerade halt global agieren zu können, trotz alledem, dass dann keine Fragen mehr aufkommen zwischen Betrieben, zwischen auch keine verschiedenen Interessen zwischen Produzenten und Konsumenten. Ja, also die Produzenten wollen wahrscheinlich möglichst wenig arbeiten, wenn es denn noch so Arbeit im Sinne ist, was wir drunter uns jetzt vorstellen, so Maloche, und die Konsumenten wollen natürlich möglichst gut versorgt sein. Also welche Sachen kann ich mir zumindest nicht vorstellen, dass die einfach so verschwinden. Und das bleibt also ein politisches Moment in dem Sinne, dass darüber Diskussionsbedarf herrscht. Und das kann man nicht einfach durch eine Technik lösen, auch wenn es dafür technische Mittel gibt, dass vielleicht in der Tat heutzutage sowas sehr viel besser möglich wäre als die Mittel, die die Sowjetunion hatte. Das will ich gar nicht bestreiten, aber irgendwie gibt es da so einen Buchtitel, halt der Sozialismus aus dem Computer. Das ist, glaube ich, eine technische oder technizistische Utopie, die nach hinten losgeht. Gut, um jetzt auf den Geschichtsbegriff zurückzukommen. Meines Erachtens ist der auch theoretisch unhaltbar, also dieser Fortschrittsbegriff des vom notwendigen Fortschritts. Freiheit muss erstmal auf dem Boden der Geschichte der Herrschaft errichtet werden und Vernunft sich aus der Unvernunft herausarbeiten. Da kommen wir nicht drum herum. Also Befreiung ist was unter den Bedingungen des Status quo losgeht, also unter dem, wo wir jetzt leben, so übel wie es ist. Dies ist ein Widerspruch, der den Begriff der Geschichte konstituiert und zugleich die Bedingung der Möglichkeit von Freiheit ist. Jetzt wird's ein bisschen philosophischer. Die Alternative von Determinismus, also dass alles vorherbestimmt ist, ne, durch irgendwelche Fortschrittsgesetze oder Kontingenz, also dass alles reiner Zufall ist, ist daher Geschichte als eine offene Totalität, deren durch die Vergangenheit bedingte Gegenwart nicht zugleich eine notwendige Zukunft impliziert. Also klar, die Gegenwart, ja, die kann man zurückgucken. Wir wissen die Geschichte, die zu uns hier heute geführt hat. Man kann auch im Nachhinein sehen, dass das nicht einfach alles Zufälle waren, wie das entstanden ist. Setzt trotz alledem nicht voraus, dass die Zukunft sich daraus ableitet. Sonst wäre die Geschichte wirklich ein Zusammenhang, der nicht aufsprengbar wäre, sondern wäre was wie Natur, wo wir keinen Eingriff drin hätten. Individuelle und kollektive Freiheit hat als Spontanität ein Moment des Unbestimmten, in dem es aber nicht aufgeht. Sonst wäre Freiheit eine Allmacht oder bestimmungslos, das heißt eine Freiheit von und zu nichts. Sie wäre im wahrsten Sinne des Wortes gegenstandslos, wie der junge Marx in seiner Hegel-Kritik vorführt. Wer sich für diese Sachen interessiert, die philosophisch-ökonomischen Manuskripte, da hat Marx so einen kleinen Abschnitt über Hegel drin, wo er eine ziemlich gute Kritik einem idealistischen Freiheitsbegriff auch vorbringt. Freiheit bedeutet nicht eine Macht über oder gegen die Natur, wie man sich das manchmal so findet, auch gerade bei Hirnforschern. Sonst könnte der Mensch fliegen, wenn er denn nur wollte. Ja, also das wäre ja etwas reichlich Seltsames, wenn Freiheit bedeuten würde, dass wir Naturgesetze transzendieren können. Das ist nicht möglich. Freiheit meint daher in diesem Sinne, also um das ganz kurz zu unterscheiden, ich habe das auch draufgebracht, ich rede jetzt nicht von einem politischen Freiheitsbegriff, also wie eine Gesellschaft freiheitlich eingerichtet ist, sondern praktisch die Grundfrage, was eigentlich die Fähigkeit des Menschen ist gegenüber, oder was sich auch auszeichnet gegenüber Tieren, dass sie eine Handlungsweise haben, die einfach nicht instinktgeleitet ist oder von der Natur vorherbestimmt, sondern dass sie die Möglichkeit haben, nach selbstbewussten Zwecken eben zu agieren. Ja, also es geht praktisch um wirklich um Freiheit im Sinne eines freien Willens. Freiheit meint die bewusste Umsetzung von Zwecken in der gesellschaftlichen, politisch formierten Auseinandersetzung mit der Natur, die nicht aus ihr ableitbar oder ihr entspringen. Gibt's auch ein paar ganz schöne Marx-Zitate oder den Anfang halt im Kapital. Ich weiß jetzt nicht, welches Kapitel es aus dem Kopf ist, aber wo es über den Arbeitsbegriff geht. Da kann man das auch nochmal nachlesen, wo er Arbeit darstellt, dass das was anderes ist als eben die Instinkttätigkeit der Bienen. Und das hat was mit der Fähigkeit zu tun, dass wir uns Zwecke setzen können und die auch verwirklichen können. Also dass wir unsere natürliche Umwelt gestalten können, während Tiere sich halt ihr anpassen müssen. Natürlich ist diese Gestaltung nicht beliebig. Das Naturmaterial hat eine eigene Konsistenz und eigene Gesetzmäßigkeit, die der Mensch nicht aufheben kann, die er aber anwenden kann. Freiheit ist somit auf die Natur als ihr vorausgesetztes Material verwiesen. Nur in dieser ihr heteronomen Bedingung realisiert sich Freiheit als wirklich oder gegenständlich, wie Marx das sagt, in der und durch die praktische, durchaus mühsam Veränderung von Naturstoff eben zu menschlichen Zwecken. Wenn das unter vernünftigen, herrschaftsfreien Bedingungen abliefe, wäre Freiheit wirklich, das ist aber nicht der Fall, aber durchaus möglich, dafür plädiere ich gleich. Dieser Widerspruch als Bedingung der Möglichkeit des freien Willens findet seine Entsprechung in der Geschichte, um zu meinem eigentlichen Thema zurückzukommen, deren Resultate die aufzuhebende Voraussetzung der zu erkämpfenden Freiheit sind, die dem Gang der Geschichte weder selbstwidersprüchlich notwendig inhärent, noch ihr als abstrakte Norm unvermittelt gegenüberstehen. Ich weiß, es hört sich jetzt sehr schwierig an, ist es auch. Es wird aber gleich nochmal ein bisschen erläutert, dass ich hoffe, dass dann gleich ein bisschen Licht ins Dunkle kommt. Zweifelsohne würde die befreite Gesellschaft auf der Geschichte der Unfreiheit basieren. Geht nicht anders. Die Geschichte ist ein Faktum, der nicht wieder gut zu machen ist, so könnte man es auch sagen. Die Freiheit selbst lässt sich aber nicht aus dem deduktiv ableiten, was ist, sondern hat im Bestehenden als ihren negativen Bezugspunkt nur oder auch ihre materielle und ideelle Voraussetzung, nicht aber ihren hinreichenden Grund. Eine Freiheit aus Notwendigkeit auf gut Deutsch hebt sich selbst auf. Das wäre so im theoretischen Rahmen halt ein deterministischer Evolutionismus, halt die Notwendigkeit des Fortschritts, die da irgendwie über die Produktivkraftentwicklung, keiner weiß, wo sie herkommt, von alleine funktioniert irgendwie. Das Gegenteil des in der Geschichte verbürgten Fortschritts ist hingegen das abstrakte Ideal oder eben der Utopismus im schlechtesten Sinne, die nicht mit den Bedingungen ihrer Verwirklichung vermittelt sind. Politisch wäre das der Voluntarismus, und da hat Marx ja durchaus wirklich gute Sachen zu gesagt. Dass eben die Revolution auch nicht eine pure Willenssache ist, dass das nur davon abhängt, dass die Leute wollen, sondern es hat auch wirklich was mit sozialen, gesellschaftlichen Prozessen zu tun, die nicht so einfach auf Willenskategorien runterzubrechen sind. Das betrifft nun die Frage der Revolution, wenn man dieses Wort nochmal emphatisch hier nehmen kann, das ist auch voller Widersprüche und Probleme, aber ich nenne es jetzt mal so, als Akt des Bruchs mit dem schlecht Bestehenden. Die Emanzipation ist eben in die geschichtsphilosophischen und politischen Widersprüche von Freiheit und Notwendigkeit, Freiheit und Herrschaft verwickelt. Die Strömung der Arbeiterbewegung vom Reformismus bis zum Anarchosyndikalismus, eben von ökonomistischer Vorstellung bis zum revolutionären Voluntarismus, waren verschiedene Antworten auf diese Schwierigkeiten, die wirklich prinzipieller Natur sind. Geschichte ist das Resultat menschlicher Praxis, wie die Geschichte wiederum als das akkumulierte, also angehäufte Resultat dieser Praxis zugleich die sich verselbstständigende Voraussetzung eben von Praxis ist. Das ist ein Zirkelschluss, aus dem wir auch nicht ganz rauskommen. Es sind zwar die Menschen, um Marx zu zitieren, die ihre eigene Geschichte machen, fraglos. Das ist eben Bedingung, dass es überhaupt Geschichte gibt und Geschichte was anderes als Natur ist. Sie tun dies aber nicht, wie es so berühmt heißt, unter selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen. Diese werden durch das Handeln der Menschen hindurch reproduziert und auch verändert. Diese Umstände sind nicht statisch, sondern in steter Veränderung begriffene Resultate sozioökonomischer Entwicklung und politischer Kämpfe, die sich jedoch strukturell verselbstständigen, also vor allem die ökonomische Entwicklung. Wir kennen das, wenn wir jetzt die Krise haben, die da irgendwie uns über den Kopf purzelt. Form und Struktur der Gesellschaft müssen durch die Praxis der Individuen hindurch reproduziert werden. Sie liegen dem sozialen Handeln, aber vor allem im Kapitalismus schon richtungsweisend zugrunde. Das ist ja diese Vorstellung von der Verselbstständigung der gesellschaftlichen Prozesse, die gesellschaftlichen Verhältnisse, die den Menschen über den Kopf wachsen. Jede systemkonforme Alltagshandlung reproduziert daher den Status quo, wie jede subversive Tätigkeit an seiner Veränderung mitwirkt, ohne das jetzt zu heroisch deuten zu wollen. Im Mythos der Revolution steckt die Einsicht meines Erachtens, dass die Veränderung des Bestehenden eines grundsätzlichen Eingriffs bedarf, um die Koordinaten und Bedingungen menschlicher Praxis grundlegend zu verändern. Die historisch akkumulierten Herrschaftsstrukturen müssen an ihrer sozioökonomisch-politischen, aber glaube ich auch kulturellen Basis geknackt werden, wenn denn alltägliche Praxis nicht mehr Herrschaft, sondern Freiheit als individuelle und kollektive Selbstbestimmung reproduzieren soll. Das ist auch richtig an der Kritik am Reformismus. Also das ist schon ein grundsätzlicher Eingriffsbedarf, damit Freiheit wirklich wird. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir dahin? Ohne diesen bewussten Eingriff ist dieser Widerspruch aus Freiheit und Notwendigkeit nicht zu lösen. Nur fällt die Möglichkeit zur Revolution, und das nochmal, wie gesagt, ich ein bisschen Probleme fast mit dem Begriff, aber ich benutze ihn hier, hierzu nicht vom Himmel fällt und ergibt, nur fällt die Möglichkeit der Revolution nicht vom Himmel und ergibt sich auch nicht aus den ehrenden Gang der Produktivkraftentwicklung, sondern ist eben selbst das Resultat einer Praxis, die im Hier und Jetzt den Kampf der Veränderung aufnimmt. Dies hat Rosa Luxemburg gegenüber Eduard Bernstein, das waren so Kämpfe da Ende des 19. Jahrhunderts zwischen revolutionärer Fraktion, da ist dann Rosa Luxemburg, und dann die Revisionisten Bernstein, der dann gegen Marx argumentiert hat, auch ganz intelligente Sachen geschrieben hat, aber da hat Rosa Luxemburg, glaube ich, was, wie ich finde, ganz Treffendes geschrieben. Sie schreibt, von diesem Standpunkt erscheint die Vorstellung einer verfrühten Eroberung der politischen Macht durch das arbeitende Volk als politischer Widersinn, der von einer mechanischen Entwicklung der Gesellschaft ausgeht und einen außerhalb und unabhängig vom Klassenkampf bestimmten Zeitpunkt für den Sieg des Klassenkampfes voraussetzt. Zitat Ende. Was zu erläutern, es gibt demnach nicht den richtigen Zeitpunkt der Revolution, auf den nur gewartet werden muss. Schön wär's. Die Bedingungen der Revolution sind vielmehr selbst Resultat vorangegangener Kämpfe. Die Revolution ist an Bedingungen gebunden, die nicht einfach da sind, oder die Geschichte Freihaus liefert, oder die Konzentration des Kapitals halt im Sinne des praktisch schon protosozialistischen Produzierens, sondern sind das stets ungewisse Resultat eben von vorausgegangenen Kämpfen, die den Kämpfenden zugleich in das verwickeln, was radikal abgeschafft werden soll. Das ist in der Tat ein Problem. Die Vorarbeit und die Revolution selbst, also dieses Moment der bewussten Veränderung der Grundkoordinaten der Praxis, sind entweder miteinander vermittelt oder sind beide eine Chimäre. Zumindest kann ich mir keine Revolution vorstellen, die aus dem Nichts kommt. Also diese geschichtsphilosophischen Widersprüche, die ich so ein bisschen angedeutet habe, führen in einen politischen Widerspruch. Und ich glaube, der ist zentral für jegliches Denken über das, was Emanzipation ist. Die Emanzipation, ich glaube, das habe ich auf dem Handout mit drauf, von der Herrschaft findet eben auf ihrem uralten, mit Gewalt und Ausbeutung beackerten Boden statt. Die Emanzipation muss die Herrschaft abschaffen, indem sie sie angreift und untergräbt, ohne aber Herrschaft zu reproduzieren. Und das ist in der Tat nicht ganz einfach. Das könnte man auch als revolutionäre Quadratur des Kreises bezeichnen. Also weder die herrschende Gewalt zu reproduzieren, noch folgenlos zu moralisieren. Also sich auf einen bequemen Standpunkt zurück zu begeben oder dort sich einzurichten, wo ich von außen die Geschichte nur noch betrachte und meine Kommentare dazu dann ablasse. Auch berechtigt, auch häufig sehr sinnvoll. Kritik an der einen oder anderen Praxis, auch gerade in der Linken zu üben, das will ich ja auch gar nicht abstreiten, trotz alledem. Wenn man denn an der Perspektive revolutionärer Befreiung festhält, wird man sich diesem Problem stellen müssen, dass die Befreiung selbst auf dem Boden der Geschichte stattfinden muss, der ein Boden ist, der zum einen eben sehr von Herrschaft und Gewalt durchdrängt ist und zum anderen halt gerade durch diese Verselbstständigung gesellschaftlicher Prozesse ja Bedingungen schafft, die für eine revolutionäre Befreiung sehr ungünstig sind, um es mal so zu sagen. Die Lage mag auswegslos erscheinen. In der Tat, zu dem Schluss könnte man kommen. Die Flucht in die ehrenvolle Tradition des revolutionären Messianismus oder einem messianischen Denken ohne Messias, was immer sowas dann sein soll, oder ein ja messianischen Denken, was sich auch noch atheistisch versteht, ich will da kurz drauf zurück noch eingehen, ist allerdings keine Lösung des Problems, sondern dessen Ausdruck. Um jenen Zwang der Geschichte zu entgehen, welcher revolutionäre Praxis bislang erfolgreich sabotierte, wird bisweilen die Erwartung eines völlig unvermittelten Ereignisses beschworen. Ich habe ja Derrida zitiert. Derrida kommt in seinen Spätschriften auf solche Figuren zurück. Bei Benjamin kennen wir messianische Gedankenfiguren, bei Adorno selbst auch. Ich halte das auch für sehr spannend, weil das in der Tat eine Reflexion darauf ist, wenn wir denn so ja in so einem Verhängnis leben, wenn es einfach keinen Ausweg gibt, jede Befreiung irgendwie immer wieder neu in Herrschaft umschlägt oder womöglich nach der Revolution alles noch schlimmer ist, könnte man ja fragen, ob das in Russland der Fall war. Das lasse ich erstmal in den Raum gestellt, das ist eine schwierige Frage. Wo eigentlich dann eine Kraft herkommen soll, die diese Immanenz der Geschichte sprengt? Ja, das ist in der Tat eine ganz schwierige Frage. Und da kommen die zu so einem Gedanken, dass sie ja, sich ja einer jüdischen Tradition bedienen und die sozusagen politisch deuten oder ja teilweise auch atheistisch, nur das ist sehr schwierig. Also es ist zumindest sehr schwierig, sich sowas vorzustellen, ohne dass da im Hintergrund dann doch irgendwo ein Gott lauern müsste, der das Ganze eigentlich begründen kann. Die messianische Spekulation verfängt sich hierbei in einen ja wirklich gravierenden Widerspruch. Woher ein solches Jenseits der Geschichte kommen soll, ist unbegründbar, weil grundlos. Es soll ja gerade nicht mit der Geschichte vermittelt sein. Also wirklich was, ein Ereignis, was von irgendwo anders herkommt. Nur nicht von dieser Gegenwart, die alles erdrückt. Und nehmen wir mal einmal an, ein solches Wunder geschehe, so wäre dies eben kein Akt der Freiheit, kollektive Autonomie, sondern abermals ein verhängtes Schicksal, das über die Verdammten dieser Erde hereinbricht. Von mir aus auch ein schönes Schicksal, aber sie hätten sich abermals nicht selbst befreit, sondern hätten einen Heilsbringer gebraucht. Ihre Ohnmacht wäre nicht aufgehoben, sondern im gewissen Sinne sanktioniert. So sehr emphatische Praxis auch verbaut ist, Freiheit und Fortschritt sind dasjenige in der Geschichte, nicht über ihr, was diese zugleich transzendiert. Das hat Adorno auch sehr schön dargelegt, der wie gesagt selber mit diesen Gedanken durchaus einer messianischen Erlösungsidee kokettiert und wie gesagt auch gute Gründe dafür hat. Aber ich glaube, das ist kein Ausweg. Jedenfalls lastet man sich sehr schwere Begründungsprobleme dann auf. Freiheit äußert sich eben nicht als Allmacht und auch nicht als göttliche Fügung, sondern eben am widerständigen Material der Natur und Gesellschaft. Dass es um eine solche Freiheit nicht gut bestellt ist, ist nicht die Frage. Also das würde ich sofort unterschreiben. Ich glaube, dieses Faktum der herrschenden Unvernunft ist auch der rationale Hintergrund der politischen Mobilisierung des Messianischen. Wer der Freiheit die Treue hält, wird sich jedoch meines Erachtens mit weniger zufrieden geben müssen. Das ist jetzt mein Abschlussplädoyer. Wir bleiben auf die Geschichte eben als ein widersprüchliches Raum-Zeit-Gefüge von Freiheit und Notwendigkeit oder jedenfalls von Grenzen der Freiheit verwiesen. In der Geschichte realisiert sich das menschliche Freiheitsvermögen bisher in verkehrter, heteronomer Form, eben als Herrschaft, von Herrschaft über Menschen und als Herrschaft verselbstständigter Verhältnisse, die die Menschen selber geschaffen haben und wo sich Freiheitsvermögen drinne ausdrückt. Gesellschaft, Kultur etc. ist nichts, was der Natur entspringt, sondern setzt eine bestimmte Fähigkeit des Menschen voraus, eben seine Umwelt formen zu können, was wie auch immer Freiheit voraussetzt. Dieses Vermögen, wie auch seine Resultate, sind aber der Grund einer begründeten Kritik am Bestehenden. Diese Kritik am Bestehenden hat, so viel ist richtig an der marxistischen Geschichtsphilosophie in der Geschichte, auf die sie sich ja negativ bezieht, ein Fundament in der Sache. Die Kritik ist daher nicht utopistisch und kein willkürliches Ideal, sondern erschließt sich der Reflexion. Was die Vernunft erkennt, ist die Freiheit als Bedingung und Ziel der Kritik, die in verkehrter Gestalt in der und als Geschichte bereits wirklich ist. Nochmal ein schönes Zitat jetzt des jungen Marx. Indessen ist das gerade wieder der Vorzug der neuen Richtung, dass wir nicht dogmatisch die Welt antizipieren, sondern erst aus der Kritik der alten Welt eine neue finden wollen. Die Vernunft hat immer existiert, nur nicht immer in der vernünftigen Form. Zitat Ende. Von dieser Freiheit der Vernunft, die ihre Realität in der menschlichen Praxis belegt, also in Arbeit als bewusster Gestaltung der Umwelt und Aneignung der natürlichen Lebensbedingungen, Politik, Moral, auch Wissenschaft und Kunst. Und ihre schlummernden Potenziale, im besten Sinne utopischen Potenziale, kann es keine deduktive Wissenschaft geben. Die Erfindung des Rades, Beispiel der Technik oder ein politisches Beispiel, die Erfindung der Räte, lässt sich weder aus gesellschaftlicher Notwendigkeit noch aus der Natur selbst ableiten. Freiheit ist halt weder kontingent, das sind solche Worte, die im Postmarxismus rumschwören, also reine Willkür, noch determiniert. Wie gesagt, eine notwendige Freiheit ist schwierig zu denken, beziehungsweise ich halte das für, trotz aller dialektischer Akrobatik, die da drinnen liegt, von Hegel bis Engels, nicht für machbar. Das freie Handeln bezieht sich auf das Mögliche, wie Aristoteles sagt, und ich denke, er ist da ganz hellsichtig gewesen. Vom Möglichen kann es, das wäre ein Widerspruch in sich, kein abgeschlossenes und sicheres Wissen geben, sonst wäre es nicht das Mögliche, sondern das Notwendige. Es gibt politische Praxis überhaupt nur, weil sie sich immer auf das bezieht, was ich auch anders verhalten kann und noch nicht vorgegeben ist. Freiheit ist eben Bedingung von Geschichte, sie wäre sonst nur ein spezieller Teil der Natur, deren keinesfalls beliebigen materiellen wie ideellen Resultate selbst zur Voraussetzung der Realisierung von Freiheit werden. Das heißt, Freiheit kann nicht willkürlich sein. Ne? Eine bloße Sache des guten Willens, ja, wenn die Leute denn nur wollten. Sondern beruht auf veränderbaren, nicht aber willkürlichen Voraussetzungen. Das einmal ist, die Natur uns durchaus absolute Grenzen setzt, was die Nichtaufhebbarkeit von Naturgesetzen betrifft. Keine Ahnung, ob das jemals möglich ist, aber bisher eigentlich nicht. Und umgekehrt setzt sie auch Schranken in Bezug auf die gesellschaftlich-soziale Praxis, indem wir eben eine Geschichte haben, in der sich viel Herrschaft akkumuliert hat und zu Strukturen geführt hat, die eben uns so verdammt schwer machen, uns da wieder rauszuwinden. Sie schafft den Raum des Möglichen, die Geschichte. Die Probleme, die sich für die Emanzipation dadurch ergeben, dass dieser Möglichkeitsraum der Freiheit in der bisherigen Geschichte eben ganz wesentlich durch Herrschaft und naturwüchsige Reproduktion verunstaltet und begrenzt ist, kann meines Erachtens kein Fortschrittsprozess, keine Wissenschaft, auch keine Technik, eben Sozialismus aus dem Computer, und aller Wahrscheinlichkeit nach, so sehe ich es zumindest, kein Messias für uns lösen. Es bleibt, das ist jetzt mein letztes Abschlussplädoyer, nur unsere eigene, ungewisse und mühsame Praxis. Das ist nicht viel, aber eben auch kein Ding der Unmöglichkeit. Freiheit ist nicht in der Geschichte versichert. Das würde mit dem bisherigen Geschichtsverlauf als Factum Brutum kollidieren und auch Freiheit selbst aufheben. Das ist eben die Sache mit der notwendigen Freiheit, die keinen Sinn ergibt. Da die Freiheit aber Voraussetzung der Geschichte ist, bleibt die Zukunft offen. Auch dann, wenn die Vergangenheit und Gegenwart im erdrückenden Maße sich als schier endlose Entwicklung von Herrschaft darstellt. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war nicht zu brutal.